Tonight we have Pastor Schiavelli with us. Heute Abend haben wir Pastor Schiavelli bei uns. We had him this morning. Heute Morgen hatten wir ihn auch. Here this morning? Wie viele waren hier heute Morgen? It was a great time. Es war eine großartige Zeit. And I'll just let him come right up. And we've been a friend since 1981. Sind seit 1981 Freunde. I was a song leader. Ich war der Lobpreisleiter. And he was one of the assistants in the church. Er war einer der Hilfspastoren and, in der Gemeinde. In prisons. Hat in Gefängnissen gearbeitet. Spent time in prison. Ist auch selbst im Gefängnis gewesen. And, sorry. Entschuldigung. I'll let him finish the rest here. No, Emma. I just want to say one thing. Ich möchte eins sagen. This man is a great friend of mine. Dieser Mann ist ein großartiger Freund von mir. That as an elder in Baltimore and und als Ältester in Baltimore in the ministry along with Pastor Schaller, Pastor Marr, Pastor Robinson, Pastor Capello, in der Gemeinde Dr. Lewis, mit Pastor Schaller, just all the elders, Pastor Stenger, and Pastor Hadley, the Bible School. We are 100% behind this man. Stehen wir 100% hinter diesem Mann und seinem. Did you hear what I just said? How many percent? Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Wie viel Prozent? Thank you. Danke. Where are you going? She said, "Could I wait for her? Where is she going?" Ich habe ihn gebeten, ob er auf mich warten kann. Er fragt, wo gehe ich hin? Somebody would turn those lights to like. Könnt ihr noch mal was mit den Lichtern machen? Maybe you need them for the video. I'll bear with it, but if you don't. Aber wenn ihr sie nicht braucht, können wir es bisschen. Thank you. Danke. Thank you, thank you, thank you. Danke, danke, danke. 2 Corinthians. If you'd stand while we open the scriptures. Könnt ihr aufstehen, während wir hier blättern? 2 Corinthians chapter 1. 2. Korinther Kapitel 1. I feel like I'm under a lamp in a prison. Ich fühle mich wie in einer Lampe unter dem im Gefängnis. Okay, I'm just joking. Ich mache nur Spaß. Verse 8, starting in verse 8. 2 Corinthians 1:8. 2. Korinther 1:8. And I'm going to say that I won't read the verses, but if you like taking notes or if you have a great memory, chapter 1 verse 15. Ich möchte euch nur sagen, wenn ihr das aufschreiben wollt oder ein gutes Gedächtnis habt. Chapter 2 verse 3. Kapitel 2 vers 3. Chapter 7 verse 16. Kapitel 7 vers 16. Chapter 8 verse 22. Kapitel 8 vers 22. And chapter 10 verse 2. Und Kapitel 10 vers 2. Das erste war 1. Paul says he has great confidence in the Corinthian church. Paulus sagt, er hat große Zuversicht in die korinthische Gemeinde. He had just addressed 95 different He 95 times he talked about problems. Und das nachdem er 95 Mal über Probleme gesprochen hat. 95 times. 95 Mal. And he says, I have great confidence. Er sagt, ich habe große Not Zuversicht. Not just confidence, but great confidence. Nicht nur Zuversicht, sondern große well, Zuversicht. He knew how to build people up. Er wusste, wie man Menschen auf Because if you read 1 Corinthians chapter 1, there were so many problems in that church, but he said, I have great confidence Wenn in you. Wenn du 1. Korinther 1 liest, dann gibt's da viele Probleme, aber er sagt, ich habe sehr große Zuversicht tonight. In euch. Schauen wir uns die Verse For an. We would not, brethren, have you ignorant of our trouble. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, which came über unsere Bedrängnis, which came to us in Asia, die uns in Asien widerfahren ist. That we were pressed out of measure, dass wir übermäßig beschwert wurden. Above strength, über Vermögen. In so much that we despaired even of life. So dass wir sogar am This Leben is Paul talking. Und hier spricht Paulus. I didn't even want to live. Ich wollte nicht mehr leben. Now in chapter 4 verse 8 he says he never despaired of life. Kapitel 4 Vers 8 er sagt, ich habe den Geist des Lebens. I mean, I was reading that and I thought, wow. Er ist nie am Leben verzweifelt. Perplexed but not in despair. Er sagt verzweifelt, aber nicht But here he says he despaired even of life. Hier sagt er, er war des Lebens überdrüssig. Like, don't ever condemn yourself if like you feel at times like I can't go on anymore. Verdamme dich nicht selbst, wenn du denkst, oh, ich kann nicht weiter. These men, diese Männer, Elijah wanted to kill himself. Elia wollte sich umbringen. He said, I have a prayer request, I'd like to die. Er sagt, ich habe ein Gebetsanliegen, ich würde gerne sterben. First Kings 18 says, God, could you kill me? Er sagte, Gott, kannst du mich bitte umbringen? This is after the prophet, this is after the thing in First Kings 19. After First Kings 18, the war 1. Königin 18, that he won against the prophets of Baal, he says, kill me. Nach dem Krieg, den er gegen die Baalpropheten gewonnen hat. You know what he said? It's enough. Er sagt, es ist genug. I've had it. Ich habe genug. Moses said, kill me. Exodus Moses sagt, 32. Bring mich um. 2. Mose. Jonah said, I'd like to die. Jonah sagt, ich würde gerne sterben. 4. Jonah 4. Paul said it. I had the spirit of life. Ich wollte am Leben verzweifeln. But I love these next two verses. Und ich liebe diese nächsten zwei Verse. But we have the answer, the sentence of death, which is the answer of death, apokrima. We have the answer of death. Wir aber in haben die Antwort des Todes, das Urteil des Todes in uns selbst. We should not trust or have confidence in ourselves. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauen. But in God who raises the dead. Sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Who delivered us from so great a death. Der hat uns aus so großer Todesgefahr errettet. And does deliver. Und wird uns retten. And in whom we trust that he will yet deliver. Auf ihn hoffen wir, Father, dass er uns auch gerne erretten werde. Vater, wir danken dir heute Abend für diese Gelegenheit, Gemeinschaft zu haben um das Wort Gottes in herum. Name, in Jesu Amen. Namen, Amen. You may be seated. Ihr könnt euch setzen. You may be seated. Ihr könnt euch setzen. You may be seated. Ihr dürft euch setzen. Are you still with me? Bist du immer noch bei mir? Precisely. Folgt ihr mir? Präzise. Good job. Gut gemacht. I mean, there are times. Ich glaube, es gibt Zeiten. You know, I meet some of these Christians. They say, "Oh, I'm never discouraged." Ich treffe manche Christen, die sagen, ich bin nie verzweifelt. Na, du bist eine interessante Person. You're interesting. You never discouraged. Du bist interessant, nie entmutigt. There's times I like to just cash it in and manchmal do something else. Manchmal möchte ich lieber was anderes no, machen. I'm just like, you know what? Das Handtuch werfen. Enough is enough. Genug ist genug. Enough is enough. Genug ist genug. Then I realize one thing: to whom shall I go? Und dann erkenne ich, ja, zu wem soll ich gehen? Where am I going to go anyway? Wo soll ich denn überhaupt hingehen? Where am I going to go? Wo soll ich hin? He says the reason we were brought to a place of even we despaired of life. Er sagt, der Grund, warum wir so weit kamen, dass wir sogar am Leben verzweifelten. Because the answer was death. Weil die Antwort der Tod war. Death to the life we were living. Tod dem Leben gegenüber dem, das wir leben. And we have confidence in God. Und wir haben Zuversicht in Gott. We have confidence in God. We're not going to trust in ourselves. Wir haben Zuversicht in Gott und wollen nicht auf uns selbst Anybody vertrauen. Ever trust in yourself? Vertraut ihr manchmal auf euch selbst? I have. Hab ich schon. And it's brought me to the place of wanting to wring my neck. Und es hat mich so weit gebracht, dass ich mich aufhängen wollte. There goes that tie. Oh, der. I'd like to know die Krawatte. Could somebody find out who invented these? Könnt ihr mal rausfinden, don't wer say Sicilians. Wer hat die erfunden? Bitte sag's mir nicht Sizilianer. They invented the knife. Sie haben das Messer erfunden. I have 86 knives at home. Ich habe 86 Messer zu Just Hause. Just in case I'm attacked some night by 86 people. Für den Fall, people. Dass ich angegriffen werde von 86 Leuten. I'm not joking. Ich mach keinen Spaß. I was gonna say I'm only joking, but I'm not. Ich sag zwar, ich mache Spaß, aber es stimmt. Mein Sohn mag die, die habe ich für ihn gekauft. But I don't want to trust in myself. Aber ich will nicht auf mich selbst vertrauen. It never got me anywhere. Das hat mich nie irgendwas gebracht, auf mich selbst zu vertrauen. Can you imagine how many Christians today trust in themselves? Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Christen heute auf sich selbst vertrauen? Vielleicht sagen sie es nicht. But they really do live that way. Aber sie leben in tatsächlich so. And sometimes it's okay, because God allows that to happen. Und manchmal ist es okay, weil Gott das zulässt. So that they would brought to the trust in yourself be brought to the end of yourself. Damit sie von in sich selbst vertrauen zu I'll trust zu in myself and be brought to the end of myself. Ich vertraue auf mich selbst und dann komme ich ans Ende meiner selbst. I quit. Ich höre auf. It's okay, God says now you're ready. Okay, sagt Gott, jetzt kann man anfangen. I'm ready for you. Jetzt bin ich bereit für dich. I said to God when I got back to the church here about 5:00. Ich sagte zu Gott, wie ich hier zurückkam zur Gemeinde um 5. I was hugging Gudula. Ich habe Gudula umarmt da drüben. And I realized I was leaning on her because I was ready to fall. Und ich habe erkannt, dass ich mich so auf sie stütze, weil ich eigentlich umgefallen and wäre. And I said I haven't slept since Friday. Ich habe seit Freitag nicht geschlafen. Or Thursday something. Oder Thursday Donnerstag morning. Irgendwas, Donnerstagmorgen. And I said this is absolutely ridiculous. Ich sagte, das ist absolut lächerlich. Ridiculous. Lächerlich. I can talk about tonight. My brain ich weiß is gone. Gar nicht, ob ich überhaupt sprechen kann heute Abend. Ich habe schon kein Gehirn mehr. And then God says, "Oh, don't trust in yourself anyway." Und Gott sagt, oh, du sollst ja gar nicht But auf dich God selbst vertrauen. But in God who raises the dead. Sondern auf Gott, der said, die Toten just about there right now. Und ich sag, ja, da befinde ich mich just gerade. About there right now. Da befinde ich mich gerade. And God has delivered us. Und Gott hat uns befreit. And he is delivering us. Und befreit uns weiter. And I am confident that he will yet deliver me. Und ich bin zuversichtlich, dass er mich amen. Immer wieder amen. Befreien wird. Amen. Pretend you're in Africa. Say amen. Sind wir jetzt in Afrika? Sagt Amen. Amen. Amen. Ah, it's great. Ah, wow, super. Wow. Just right there. Ich glaube, ich bin dort. I like to get response and make sure somebody's alive out there. Ich mag es, wenn ihr antwortet, damit ich weiß, dass ihr lebendig seid da draußen. You have a like a laughing, joyous congregation. Du hast eine lustige, lachende This is Gemeinde. Like amazing. Das ist erstaunlich. I've been in some churches and ich war in manchen Gemeinden. And the Bible says. Und die Bibel sagt. And the face is like stone. Und die Gesichter sind wie Stein. I know people go through troubles at times. Ich weiß, dass Menschen durch Schwierigkeiten durchgehen. Like, there's like 100 people and that, aber like, es sind 100 Leute und. Is anybody there? Ist da irgendjemand da draußen? Behind that? Hinter dem? Being confident. Zuversichtlich sein. And we talked this morning about the importance of confidence in the book of Philippians. Diesen Morgen haben wir im Buch der Philipper über die Wichtigkeit der Zuversicht gesprochen und wie wir siegen in Christus. In those and being around those who have confidence in God. Wie wir Zuversicht in Christus haben und uns mit denen umgeben, die Zuversicht in Christus haben. I'm going to try to give you five things, ich möchte euch fünf Dinge geben. Pastor Hadley hat es nicht geschafft. So I don't know what's going to happen. Also ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. This is very important. Das ist sehr wichtig. First of all, having confidence in Zuerstens Jesus Christ's Zuversicht person, in die Person Jesu Christi haben, die Person Gottes. Not in the person of me. Nicht in meine Person. But in the person of God. Sondern die Person Gottes. That as I look at the character and the Bible reveals Dass, wenn ich auf den Charakter schaue, reveals the character of und die God. Bibel und der Geist offenbart den Charakter Gottes. I want to grow in my confidence Ich möchte in meiner Zuversicht in Jesus Christus wachsen, in seine Person. That's the first and foremost. Das ist das erste und wichtigste. Paul said in Acts 27 when Paulus he was sagt in Apostelgeschichte 27, with 276 people. Wo er in einem Boot war mit 276 Menschen. There had not been, and we said this, there had not been any sun or any moon for many Sonne, days. Es gab keinen Mond viele Tage lang. And the captain says, this sagt, is going to end Kapitän in destruction. Sagt, dies wird in the Zerstörung old enden. Mariners said this is going to end in destruction. Der alte Seefahrer sagte, das they wird wanted, in the soldiers Zerstörung wanted enden. To kill the prisoners. Die Soldaten wollten die Gefangenen this umbringen. Did not look like a good situation. Das sah nicht nach einer guten Situation and Paul aus. Stood in the middle of them. Und Paulus stand in ihrer Mitte. And this is what he said. Und er sagte, that this night an angel of God, a messenger of God Heute came Abend to me. Kam ein Bote Gottes, ein Engel and he zu told mir. Me that he's going to save the people, sagte, but the ship Menschen is going down. Wird, aber das Schiff wird Are you listening? Hört ihr zu? Sometimes the ship goes down. Manchmal geht das Schiff unter. It's okay. Es passt schon. It's just wood. Ist hier nur Holz. Some pit, some tar and things like that. Ein bisschen Sometimes the ship is going sowas. Down. Manchmal geht das Schiff unter. He says, but I believe, I love these three words. I say it. Und ich liebe diese drei I believe God. Ich glaube Gott. Say it in Sag das auf. Say it. Auf. Sag es. Say Ihr sollt es sagen. Ich glaube. I believe God. Ich glaube. Don't ich you glaube believe? Gott. Glaubst du mich? You believe? Ich glaube, ja. Thank you. I know you do. Ich weiß, dass du glaubst. Say what? Sag es. Ich I believe glaube God. Gott. I believe God. Ich glaube Gott. Three of the most powerful, simple words in Drei the Bible. I believe God. Einfachsten Worte in der Bibel. Ich the glaube Gott. The person of Jesus Christ. Der Person Jesu Christi. There was a great airplane pilot named Eddie Rickenbacker. Es gab einen Did you ever hear großen him? Eddie Rickenbacker? Flugzeugpiloten. No? Yes? Eddie Rickenbacker. Yes? Yes? Yes? Ja, kennt ihn. Yeah. I just went flying back into Africa again. Ich fühle mich, als ob ich wieder in Afrika wäre. They had the plane went down. They parachuted out. Das Flugzeug ist abgestürzt. Or either that, or they were in a boat. I forget the story. Raus. I tell so many stories. I don't ich even know what so I'm talking Geschichte. About. Ich weiß schon nicht mehr, was ich da rede. I think they were in a boat, and the boat ich glaub, went Ich glaube, die waren sinking. Im Boot, und das Boot ist Something like that. Untergegluckert oder sowas. I think it's good that you change them up once in a while, so you don't get so tired. Ich glaube, es ist interessant, wenn ich sie ein bisschen verändere, weil dann werde ich and they were in this. Davon. They were 7 days in this raft with nothing to Tage eat. Auf diesem Floß Not essen. A thing to eat. Kein nichts zu essen. And these were there was Rickenbacker and two other men. Waren Rickenbacker und and zwei you know, andere Männer. When you haven't got something to eat for 7 days, you start looking at each hast. Other. 7 Tage lang, dann schaust du einander an. I was in this village and I was somebody was looking at me very, very precisely one time. Gut ausgecheckt. I said, I think it's time to go. Und ich habe gesagt, ich glaube, es ist Zeit zu verschwinden. Because I could feel I would be being turned over a fire. Ich habe mich schon gefühlt, als wäre ich über einem Feuer geröstet. Roasted Italian. Gerösteter Italiener. Italian food. Italienisches Essen. So they were looking. So you know what Rickenbacker did? Wisst ihr, was Rickenbacker gemacht hat? This is so interesting. Das ist so interessant. They were trying to fish for fish. They sie haben versucht, Fische zu fangen, alles versucht. But they had nothing to put on the hooks. Aber sie hatten nichts, um he an said, die Angel oh zu kommen. God, Jesus, I believe in you. Er sagte, oh Gott, Jesus, ich glaube an dich. Er hatte eine persönliche Beziehung mit Gott. He's the one that flew the plane right across the Atlantic, the first er one. Hat das erste yeah. Mal ein Flugzeug über den Atlantik geflogen. Right? Wisst ihr, was passiert ist? I don't know. Stimmt das? Nein, don't stimmt go nicht. There. Circatelli, you're Italian. Back me up, baby. Du bist Italiener. Lass mich nicht im Stich. Yeah, there you go. Okay, thank you. Ja, now ja, listen. Danke. Jetzt hör zu. A seagull landed on his head. Er betete und eine Möwe landete auf seinem Kopf. Wahre Geschichte. Come off it, will you? A seagull landed right on his head. Eine Möwe landete auf seinem Kopf. Grabbed the neck. Er hat sie beim Hals genommen. Took the insides out. Nahm die Innereien. And put it on the hook. Und hat sie auf die Angel getan. Caught fish and they lived. Und hat Fische gefangen und so überlebten sie. You learn not to trust in yourself. Du lernst es nicht auf dich selbst, dich but zu verlassen, in God who raises the dead. Sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Confidence in Jesus Christ. Zuversicht in Jesus Christus. And the person of Christ. Und die Person Christi. And confidence in Jesus in me. Und Zuversicht in Christus in mir. You know what? Wisst ihr was? There's time. Don't take a look at yourself inwardly. Schaut nicht auf euch selbst without innerlich. God, it gets like, ohne Gott. Oh my God. Sonst ist es, oh, du liebe Güte. Was ist das? Did you ever have the Bible give you a revelation of your flesh? Habt ihr schon mal das erlebt, dass die Bibel euch euer Fleisch offenbart? Oh wretched man that I am. Ich armseliger Mensch. Are you with me? Seid ihr bei mir? Folgt ihr mir? But I have confidence in God. Aber ich habe Zuversicht in Gott in mir. I have confidence in Jesus Christ. Ich habe keine Zuversicht in mir, sondern and in Jesus Christus in mir. And I have confidence in what he has done in me and in you. Und ich habe Zuversicht in das, was er in mir und in dir getan hat. I have confidence. Ich habe Zuversicht in Jesus Christ's body, in Jesus Christi Leib der Gemeinde. Then I have confidence in who I am in the church. Dann habe ich Zuversicht in das, wer ich bin in der Gemeinde. I have confidence in the gospel. Ich habe Zuversicht in das Evangelium. I have confidence in who I am in the gospel. In wer ich can I tell you something? Im Evangelium. Kann ich euch was sagen? When I get up to preach in Africa, wenn ich in Afrika predige, I didn't say Austria. Ich habe nicht gesagt Österreich. I believe, glaube ich, there's no better preacher, dass es keinen besseren Prediger gibt als mich. I'm sorry. Tut mir leid. Pastor Luigi is there too. Pastor Luigi ist dort auch. But I have to believe this. Aber ich muss das glauben. Because the projections from the atmosphere, projections, satanische and human reflections meet together and have a baby. Treffen sich zusammen und haben ein Baby. Machen ein Baby. They meet together and something's sie treffen conceived. Sich zusammen und etwas and it's not too good for me. Und das ist nicht sehr gut für mich. So I've got to believe. Darum muss ich glauben. When I get up to speak, wenn ich or spreche, I evangelize the lost, oder evangelisiere bei den Verlorenen, I am the man, dann bin ich der Mann. And there's no other plan. Und es gibt keinen anderen Plan. Amen. Amen. No, it's not arrogance. It's das ist nicht Arroganz, who I am in Christ. Sondern wer ich in Christus bin. Sonst werde ich von außen und inside innen angegriffen. Innen und außen, outside außen und innen. Outside außen inside und everywhere. Innen treffen sich und es geht nach in alle Richtungen. No. Nein. I don't believe that there's a better husband. Ich glaube nicht, dass es einen besseren Ehemann gibt. No, I have to believe this. Ja, das muss ich glauben. For my wife. Für meine Frau. See how I said that? Seht ihr, wie ich das gesagt habe? Best father going. I'm the best der beste father going. Vater, den es gibt. Amen. Amen. No, you say you sound a little bit like. Du sagst, no, du klingst, I've got to have nein, confidence in who I am in Christ. Haben, in wer Amen? Ich in Christus bin. Amen. Because the devil says you're no weil good. Weil der Teufel sagt, du bist stink, nicht gut, you're du bist wicked, krank, you're du bist evil, böse, du bist you're past. Grauslich, your present, deine Vergangenheit, future, deine Gegenwart, sinner, deine Zukunft, du bist ein Sünder, du bist böse, du machst falsche you're Entscheidungen, no good, du bist nicht quit, gut genug, hör do auf, something else. Mach was anderes. We need a shield of faith, right? Wir brauchen ein Glaubensschild, stimmt's? fiery darts. Feurige Pfeile. Fiery, flaming missiles. Feurige Geschosse. Mist. Vorbei. Mist. Vorbei. Mist. Vorbei. Nicht getroffen. Sorry about that. Sorry about that. Tut mir leid. Just ain't hitting. Hat mich nicht getroffen. Because of this confidence in who I am in Christ. Wegen der Zuversicht, wer ich bin in Christus. And this is incredible. Und das ist unglaublich. Jonathan Goforth was a great missionary in China. Jonathan Goforth war ein großartiger Missionar. Anybody ever heard of him? He was the first Canadian missionary. Er war der erste kanadische Missionar. Came out of Canada. Kam aus Kanada. You want to verify that? Stimmt das? Oh, I need verification on everything. Jetzt brauche ich auch noch. Der muss mich prüfen, ob ich wahr, das die Wahrheit sage. He's an Italian Christian from Acts chapter 10 and 11, Matthew chapter 8, and Matthew 27, three Italian centurions. You're supposed to stand with me. Und drei irgendwelche anderen. Du sollst mich unterstützen. That's okay. That's okay. Ist schon in Ordnung. I'm gonna take all the people from Austria as my friends now. Ich nehme jetzt alle Freunde aus Österreich. Don't y'all believe that? Glaubt ihr das? Wait, that wasn't good. Ja, das war nicht gut. Thank you, sir. Danke. He said, I'm going for it. Er sagt, jawohl. Okay. Okay. Thanks. Danke. He said, amen. Er sagt, amen. What was I talking about? Worüber habe ich gesprochen? Go forth. Go forth. You're not going forth, are you? Du gehst right nicht weiter. Bleib hier. He was with his wife. Er war bei seiner Frau. And this is what happened. God called them to Manchuria. Gott hat sie nach Manchurien. He was 70 years old when he got the call. Er war 70 Jahre alt, als er berufen wurde. Ah, das ist gut für mich. What am I gonna do when I'm 70? Was werde ich machen, wenn ich 70 bin? Libya. Libyen. Yep. I'm yep. Parachute in. Ich werde mit dem Fallschirm reinkommen. This is my retirement plan. Das ist mein Pensionsplan. No, I told my wife I'm not going out easy. Ich sagte meiner Frau, ich will nicht einfach so sterben. With Bibles. Mit Fallschirm und Bibeln geladen rein. Bomb set up where the Bibles blow all over the country. Und dann sind da Bomben angemacht und dann werden die in ins ganze Land detonieren. Bibeldetonation. Bible terrorism. Bibelterrorismus. I'm gonna terrorize Satan. Ich werde Satan terrorisieren. Listen, I like this. This is good. Yes, I am a terrorist. Ja, ich bin ein Terrorist. Okay, I'm coming. Okay, ich komme. Ready? Seid ihr bereit? 70 years old. 70 Jahre alt. He's got one eye. Er hat ein Auge. I know what he's doing. I know what's going on. Ich weiß, was da vor sich he geht. Walks with a limp. Er hinkt. His wife Hartshot. Is lame also. Ist auch. And they got a 14-year-old girl. Und sie haben ein 14-jähriges Mädchen. So Goforth has one eye. He's 70 years old. He can't even walk. She's behind him. Come on, walk. You gotta walk. She's behind him. Sie ist hinter ihm. You've got to learn interpretation. Ich muss Übersetzung lernen. And they got a 14-year-old kid. Und sie haben ein 14-jähriges Kind. And they're going. This is Team Manchuria. Und sie gehen und sie sind das Team aus Manchurien, Nordchina. Looking at him like, seine Frau schaut ihn an. Six times he tried to enter. Sechsmal hat er versucht hineinzukommen. He was pushed out. Er wurde raus. He couldn't get in. Er konnte nicht rein. He didn't give up. Er hat nicht aufgegeben. He had confidence in God. Er hatte Zuversicht in Gott. He had confidence in who he is in God. Zuversicht in was he er ist in Gott. In who he is in the gospel. Zuversicht in was er ist Seven im Evangelium. Tried to go in. Siebenmal hat er beim siebten Mal versuchen. One eye. Mit einem Auge. Walks with a limp. Und er hat. She walks with a limp. Sie hat. 14-year-old kid. 14-jähriges Kind. He gets in. Er kommt rein. From his 70th birthday, he won 1,000 souls in the most of his whole life. Vom 70. Geburtstag an. 1,000 souls got saved. Hat er 1,000 Seelen gewonnen. In Manchuria. Am meisten in seinem Leben in Manchurien. Wow. Imagine that. Stellt euch das vor. Can you believe that? Könnt ihr euch das vorstellen? Wow. Wow. I'm thinking this is interesting. Ich denke, das ist interessant. John Wesley was 88 and he used to ride. John Wesley war 88. He rode. They say he rode 250,000 miles on horseback. Und man sagt, er hat 280 Meilen auf dem Pferderücken. So, this is going around the world 10 times on horseback. 10 Mal um die ganze Welt wäre he used to study when he was on the horse. Er studierte während er ritt. He used to preach 20 to 30 times a week. 20 bis 30 Mal he was pro Woche preaching gepredigt. 20 times a week when he was 88. Wo er noch 88 war. 88. 88. By the way, übrigens, I'm not old, I'm eternal. Ich bin nicht alt, ich bin ewig. Gotta believe that. Das muss man glauben. And this man is 88. Und dieser Mann ist 88. When he died, wo er starb, he said, sagte er, I love what he said. The whole world is my parish. Ich liebe es, wo er sagte, die ganze Welt ist meine Gemeinde. On his deathbed, he shouted, this is his last cry. Das war sein letzter Ausruf. The whole world is my parish. Ist meine Gemeinde. Number two. Zweitens. God buries his workmen and continues his work. Gott begräbt seinen Arbeiter und fährt mit der Arbeit fort. And then he said, the best of all, und dann sagte er, das Beste von allem is God is with us. Ist, dass Gott bei uns God ist. Is with us. Gott ist bei uns. They put that on his tombstone. Sie haben das auf seinen Grabstein geschrieben. They put it on his tombstone. Auf seinen Grabstein I geschrieben. Went, you know, how many of you, maybe nobody, a few know Mike White, he used to be in Vielleicht Canada. Kennen ein paar Michael von euch Mike White in Kanada. What an awesome man of God. Ein wunderbarer Mann Gottes. He was dying of cancer. He had a very strange type of cancer. Er hatte eine seltene Krebsart. They called for me. They said you have to Sie drive all the way today because he's not going to make it the day. Bitte fahr den ganzen Tag it happened heute. Very quickly. Er wird am Abend, also er wird den Tag nicht überleben. I got there schnell. The last day of his life. Ich kam dort am letzten Tag seines Lebens hin. The doctor came in. He's a very big man. Er What can I do stark. To ease your pain? Was Der Arzt fragte, was kann ich tun, um I mean, ihren Schmerz zu lindern? Suffering. Sie leiden und wie kann said, ich ihnen helfen? Saved. Er sagte, sie können That gerettet werden. Das würde meinen Schmerz lindern. Like, oh und ich war da Where am I? Und dachte, wo bin ich? Where am I? Wo bin ich? And then on his tombstone, this is what und auf seinem Grabstein steht in Kanada, I have not departed. Ich bin nicht weg von hier. I've arrived. Ich bin angekommen. I've not departed. Ich bin nicht weggegangen. I've arrived. Ich bin angekommen. He gave all of his money, his inheritance from his er gab mother, sein ganzes Erbe seiner Mutter Everything für afrikanische Missionen. Nothing to the family. Er hat der Familie nichts that's zu right lassen. Wrong, sage es nicht, dass es richtig oder falsch ist. He left nothing to the everything went to Africa missions. An die Mission nach Afrika. Then he says, "You're preaching the funeral." He wrote dann a letter saying, "I preach the beim Begräbnis predigen." What do they call face to face service? Beim Angesicht zu Angesicht Gottesdienst. I was amazed. Ich war erstaunt. I told these Sahara Desert Christians in Ghana, "Do you know what this man Christen has in der done?" Sahara Wüste erzählt. With his life and dieser Mann his mit death? Seinem Leben und seinem Tod gemacht hat. He spent a lot of time in West Africa. Er hat viel Zeit in Westafrika verbracht. And there's the Mike White Memorial Building in the Sahara Mike Desert. White Erinnerungsgebäude in der Sahara Wüste. Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? You know what? Wisst ihr was? Even at the end of his life, he had Sogar great am Ende confidence seines Lebens hatte er große Zuversicht great in Gott. Große in Zuversicht in Gott. And this is what you know what as believers und als Gläubige, we come to the church kommen wir in die Gemeinde, and this is where confidence should be built und da soll and I know what's happening all the time that's why the place und ich weiß dass es immer passiert und deswegen because ist es auch voll hier Rob, weil Pastor Rob and Mary und Mary and their leaders here und ihre Leiter they have hier confidence in God haben Zuversicht and in confidence Gott. In God in them und Zuversicht in Gott he said, in ihnen he said today God's going to give us 3000 people Gott in Austria wird uns 3000 Leute in Österreich geben hört ihr Are zu? You listening hört ihr zu no us he didn't say him er he said gesagt, God's going to give us gesagt, say it with me God's going to give Gott gibt uns it's not loud enough God's going to give Gott wird uns geben. You lost your voice? Habt ihr eure Stimme verloren? Seid ihr heiser? God's gonna give us Gott 3000 wird uns geben. People. 3000 Menschen. Me and my wife were in Ghana. Meine Frau und ich waren in Ghana. It was 1987. 1987. And we went to church one night. Wir gingen eines Abends zur well, Gemeinde. It was a shed with branches. Das war so eine Scheune mit It's interesting because when you're preaching, Zweigen. A chicken drops right on the pulpit. You know? Und wenn du predigst, dann kommt a lizard, die Hühner all kinds direkt of strange auf die Pflanze. But if you're hungry, it's okay. Aber wenn du hungrig bist, ist es okay. I've eaten some strange foods. Ich habe merkwürdiges Essen gegessen. I'm not going there right now. Ich will darüber nicht nachdenken jetzt. We went to church one night. There was me and her and Peter and Lisa, four of us. Wir gingen zu viert. Nobody showed up. Gemeinde, als Familie in der Gemeinde, niemand kam. So it didn't really matter. Wir hatten eh nur 11 Leute, aber says, what are we gonna do? Es regnete. Wir sagten, was werden wir machen? Let's circle this property seven times ich sagte, and wir let's pray um holding Gebäude hands herum, as a family, the four of us. Uns zu viert als Familie out. Die Hand halten und beten. It's pouring rain. Es regnet. Peter, Peter says, yeah, yeah, yeah. Peter sagt, ja, ja. You don't have to wash his clothes. du musst seine Kleidung dann waschen. Aber wir haben es gemacht. Wir haben begonnen zu beten und um das Grundstück herumgegangen. You know what? Und wisst ihr was? Wir haben gesagt, Gott, gib uns Menschen. Gib uns Mission. Gib uns Leben. Dass wir dich erkennen können, rette Seelen. We don't even know really what we're doing. Wir wissen nicht einmal genau, was wir tun. Just look to you. Wir schauen nur But zu my dir. Eyes look to God. Aber meine Augen schauen Second auf den Herrn. He said, Zweite Chronik sagte, wir haben keine Kraft und wir wüssten auch nicht, was wir tun sollen, auch wenn wir die Kraft hätten. You know what? Wisst ihr was? That prayer Dieses Gebet and those 11 people. Und diese 11 Leute Became 9,000 people. Wurde zu 9,000 Menschen in 15 Ländern, 132 Churches, 132 Gemeinden, 40 Bible schools, 40 Bibelschulen, 1,100 Studenten, because of God. Wegen Gott. That's God. Das ist Gott. What's 3,000? Was ist 3,000? Are you with me? Seid ihr bei mir? Was ist 3,000? Come on! Kommt schon. Come on. Kommt like, schon. It's a God-given vision, and we vision can have von Gott confidence. I'm not looking Und to myself. Zuversicht haben. Ich schaue gar nicht auf Whenever mich selbst. I look at myself, I get really Wenn ich auf mich selbst nervous, schaue, werde ich sehr anxious, ängstlich, fearful, furchtsam, doubtful, zweifelnd. Say, Und ich sage, oh. But when I look to God, Aber wenn ich auf Gott and schaue God in me, und Gott in and mir me in the body, und mir im and Leib me in the gospel, und mich im Evangelium, say, wow, confidence dann sage ich, wow, Zuversicht in Gott. Hudson Taylor was called by God, ist von Gott berufen, to go to China. Nach China zu gehen. His family was Seine Familie not happy. War nicht sehr froh darüber. Ich wünschte, ich könnte euch über meine Familie erzählen, wo ich gegangen bin. By the way, the day I left Springfield, Übrigens, den Tag, als ich aus Springfield wegging, all these people were weeping around the haben house. Alle im Haus geweint. About 100 of them. Ungefähr 100. Ich liebe das. I came down the stairs, went right in the car, Stiegen runter, ging ins Auto und stieg ein und sagte: You think for the next 20 hours of traveling, I'm going to live with that memory? Glaubst du, ich will für die nächsten 20 Stunden auf der Fahrt mit den Erinnerungen fahren, dass wir geweint haben? Wir gehen. Hudson Taylor. He's ready to mount the boat. Er ist bereit, ins Boot zu steigen. His whole family's on the dock. Seine ganze Familie steht am Dock. And they're all, you can't go. Und sie sagen alle: Du kannst nicht gehen. You can't go. Du kannst nicht gehen, der Opa ist schon alt, wir werden ihn nie wieder sehen. Er ging zum Ende des Dockes, steht und seine Frau. He turned around. Er drehte sich um. He read Matthew 28, 18 through 20. Er las Matthäus 18 And he said goodbye. Und sagte Tschüss. And never came back again. Kam nie wieder. You know what? He had what? Wisst ihr was? Er hatte was? You say, That's, listen, what, are you out of your mind? Bist du ganz verrückt? Natürlich. Of course Natürlich I am. Bin ich das. Of course. Natürlich. But you Aber and ihr I, und we begin ich, with little things. Wir beginnen mit kleinen Dingen. I have confidence. Ich I don't habe feel good tonight. Ich fühle mich nicht gut heute Physically, Abend. I'm not well. Physisch geht's mir nicht gut. I really am very busy, but ich you know what? I'm going to take a step and come to church. Ich werde einen Glaubensschritt nehmen und it's in die Gemeinde kommen. It begins Amen. With small things. Es beginnt mit Kleinigkeiten. I have confidence in my prayers ich habe to God. Zuversicht in meine Gebete Gott gegenüber. I'm going to believe God. Ich werde Gott glauben. There's this guy. Da gibt es einen Mann. He's the worst heroin addict. Er ist der schlimmste Heroinsüchtige. In Massachusetts. In Massachusetts. I walk by. Ich gehe an ihm vorbei. He's got his head on the curb of er a sidewalk. Hat seinen Kopf auf dem Bürgersteig. He's just lying there. Er liegt dort. I said, you know, you need Jesus. Ich sagte, du weißt, dass du Jesus brauchst. Er hat mir ins Gesicht gespuckt. Oh, wow, this is good. He's in the gutter and he still spits. Er liegt in der Gosse und kann noch spucken. And his mouth was quite vulgar. Und sein, was er sagte, war sehr vulgär. I Wisst like, ihr, was ich I like sagte? This guy. Ich mag den Burschen. This is a good guy. Das ist ein guter Bursche. He's reactionary. Er ist aufbegehrend. This is good. This is good. Das ist gut. I went to, I found out where he lived. Ich habe herausgefunden, wo er lebte. I prayed, God, save Und ich habe gebetet, dass Gott save ihn rettet. Him. Rette ihn. I went to his house. Ich ging zu ihm nach Hause. He was high every day. Er war jeden Shooting Tag auf Drogen. Dope. Drogen genommen. I said, ich sagte, Hi. Hallo. He said, Who is it? Er sagte, wer ist das? Pastor Schibelli. Ich sagte, Pastor Schibelli. Get the hell out of here. Mach, dass du wegkommst. No, I'm sorry, but I just Entschuldigung. Said. Also das hat er gesagt. I didn't say the other things, you notice? Ich habe nicht die anderen Sachen gesagt. This went on for 30 days. Das ging 30 Tage lang. I go visit. Ich habe ihn besucht. He abused me verbally. Und er hat mich geschlagen mit seinen Worten. One day, eines Tages, he came to church. Kam er zur Gemeinde. He got saved. Wurde gerettet. He went to Bible school. Ging in die Bibelschule. He spent 5 years with me in Africa. Er war 5 Jahre mit mir in Afrika. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. I'm confident in my prayers. Ich habe Zuversicht darin, dass meine Gebete von Gott beantwortet werden. That's awesome. Das ist erstaunlich. Paul says, I have confidence in you, Corinthians. Paulus sagt, ich habe Zuversicht in euch, Korinther. In your failures. In euren in Versagen. Your problems, in euren Problemen. In your difficulties. In euren in Schwierigkeiten. Trials, in euren Prüfungen. I have confidence. Ich habe Zuversicht in and euch. You know what? When a man of God und wisst ihr, wenn ein Mann Gottes oder jemand das zu einer anderen Person im Leib sagt, das baut sie auf. This little girl came. Dieses kleine Mädchen kam. Her mother says, you've got to help my daughter. Die Mutter sagte, du musst meiner Tochter helfen. She comes to my house. Sie kommt zu meinem Haus. She says she's out of control. Sie sagt, ich kann sie nicht kontrollieren. I looked at her. She had a leather jacket on, smoking a cigarette. Ich schaute sie an, Lederjacke und I like this hat geraucht. Ich sagte, ich mag dieses Mädchen. Leather jacket, her, the neck Lederjacke up. Mit dem Kragen nach oben. I said, you know what? Ich sagte, weißt du was? You should come to Christian school. Du solltest in die christliche Schule kommen. I can't even, what, a sewer came out of her mouth. Und ein dreckiger Kanal kam aus ihrem Mund. She has a switchblade in her pocket. Sie hat ein Messer in ihrer a knife. Ein Messer in ihrer Tasche. She's playing with the knife. Und spielt damit. I'm thinking, this is very interesting. Ich denke, das ist interessant. I said, I like this girl. Ich sagte, ich mag dieses Mädchen. I said to her, ich sagte ihr, would you move into my house? Würdest du bei mir einziehen? My wife looked at me. Meine Frau schaut mich an. You know what happened? Wisst ihr, was passiert ist? She moved in. Sie ist eingezogen bei you know uns. What happened? Wisst ihr, was passiert ist? She lived with me. Sie hat mit uns and gewohnt. My wife. Und you know what happened? Mit mir und meiner Frau. She went to Africa. Wisst ihr, was passiert ist? Sie you know kam what happened? Nach Afrika. Wisst ihr, was passiert she's ist? In Baltimore. Sie ist in Baltimore. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. That's all Danke, of our stories, isn't it? Das ist solche Geschichten somebody haben wir alle. Prayed for you. Jemand hat für dich gebetet. Somebody interceded for you. Jemand hat für dich Fürbitte somebody geleistet. Believed God for jemand you. Hat Gott für dich you pray. Geglaubt. Du hast gebetet. Having a great confidence in mit God. Großer Zuversicht this in Gott. World has no confidence diese in Welt God. Hat keine this Zuversicht world in Gott. System does not believe dieses in God, Weltsystem has glaubt no nicht an Gott, God. Hat keinen Glauben an Gott. There's so many people es gibt so viele who Menschen, live their life die ihr outside Leben of this simple trust. Dieses einfachen Vertrauens. Can I say something? Kann ich was sagen? And I will. Und das werde ich auch. Simple faith defeats sophisticated darkness. Einfacher Glaube schlägt die ausgeklügelte Dunkelheit zurück. Faith defeats einfacher sophisticated Glaube darkness. Schlägt die ausgeklügelte Finsternis zurück. You know what I pray? I have this confidence in God. Wisst ihr, ich bete, dass ich diese mein ganzes Leben lang diese Zuversicht in Gott habe. I'm not going to get up here and say I'm going to. Ich werde nicht aufstehen und sagen, ich I'll werde. Never deny you, Lord. Ich werde dich nie verleugnen, everybody Herr. Will go, I'll go to prison and I'll die verlassen. With you. Ich werde ins Gefängnis gehen und mit dir sterben. Weren't you with Jesus of Nazareth, a little girl? Ein kleines Mädchen sagt, warst du nicht mit Jesus von Nazareth? Are you a Galilean? Bist du ein Galiläer? Wer? I don't know him. Ich kenne ihn nicht. I don't know him. Ich kenne ihn nicht. I don't know him. Ich kenne ihn nicht. I'll die with you. Ich werde mit dir sterben. He was putting his confidence in the flesh. Er hat seine Zuversicht ins Fleisch gesetzt. In seine eigene Fähigkeit. Wow. Wow. This is something. Das ist was. Paul says. Paulus sagt. You didn't trust in yourself. Du hast nicht in dich we're selbst learning not to trust in ourselves. Vertraut. Und some wir lernen get, by nicht the way, auf uns selbst people zu vertrauen. In Christianity, they got it all together. Übrigens haben manche Christen they got every haben alles unter Kontrolle. Every situation. Sie haben alle jede Antwort für jede Situation. Boy, you gotta be kidding. Du machst Späße. I have no idea sometimes what is the ich habe manchmal step. Keine Ahnung, was der nächste Schritt ist. I was in jail in Jordan. Ich war im Gefängnis in Jordanien. This country called Jordan. Da gibt es ein Land, das heißt Jordanien. So they interrogated me for like one whole day. Sie haben mich einen ganzen Tag lang ausgefragt. Then they decided to take me to their CIA dann in the haben sie mich zu ihrem Sicherheitsdienst in den Bergen said, gebracht. Well, ich sagte, like that, you know, oder irgend sowas ähnliches. So I'm up there for 2 days. Also ich bin dort 2 Tage. They're questioning me. Und sie fragen mich aus. This is the third day now. Das ist jetzt der dritte Tag. I said to the guy, ich sagte zu dem Mann, he says, you know, this is, you er won't sagte, be, you're not going to be seen for a while. Du wirst eine Weile lang bei uns bleiben. I said, can I tell you something? Ich sagte, kann ich Ihnen was who sagen? Is Allah? Wer ist Allah? You gotta be, I said, Jesus du is machst Späße, Allah. Jesus ist Allah. He said, what? Er sagte, was? I said, I'm sick of you. Ich sagte, ich habe genug von dir. Sick of your questions. Ich habe genug von Ihren I'm Fragen. Sick of this interrogation. Ich habe genug von diesen I've Fragen. Had it. Es reicht. You need to get born again. Sie müssen wiedergeboren werden. And receive, I don't care what you do to me, but you need Ganz to get egal, saved. Ganz egal, was Sie mit mir machen, aber Sie müssen errettet werden. And he said to me, Wisst ihr, was er mir sagte? Ich werd über diese Botschaft nachdenken. And I've realized one thing. Und ich habe etwas erkannt. We do not want someone like you in our prison. Wir wollen niemanden wie dich in unserem Gefängnis. I felt rejected. Ich fühlte mich zurückgewiesen. I felt like, oh, what's wrong? What did I do? Was habe ich gemacht? He said, er sagte, no, you're going to be deported. Du wirst deportiert. So he said to me, you can never come back here again. Du darfst niemals hierher zurückkommen. I said, I got 5 passports. Ich sagte, ich habe 5 Pässe. 2 identities. 2 Identitäten. I'll be in before you know it. Und ich werde schon wieder drin sein, bevor du das noch mitkriegst. Ich habe Zuversicht passports. In Gott. Das sind I'm übrigens legale Pässe. Ich bin übrigens Österreicher. A ich habe europäische Bürgerschaft. What do they call it? Euro? What is it? Was haben wir hier? Euro? That's the money. Ah, das ist das Geld. Huh? EU. I'm an EU citizen. Ich bin ein EU-Bürger. From Sicily. Aus Sizilien. Yep. Yep. And that's not a story. Und das ist keine Geschichte. I can pass right through anywhere. Ich kann überall hin. I got this passport, that passport, diesen Pass, this jenen name. Pass, I changed diesen my name Namen. On this passport. Ich kann meinen Namen verändern. Ich habe einen anderen Namen in dem Pass. Großartig. God said, God told me to. Gott hat mir das gesagt, dass ich das machen soll. He said, this is. You're in the devil's world. Sagte, just do what you got to do to bring the gospel. Du bist im Bereich des Teufels und mach, was du tun musst, um das Evangelium zu bringen. I want you to have confidence weißt du, in God. Ich möchte, dass ihr Zuversicht so habt in Gott. Simply trust him. Einfach ihm zu vertrauen. I'm going to trust him for my finances. Ich vertraue ihm für meine I'm Finanzen. Trust him for my health. Ich werde ihm vertrauen für I'm meine Gesundheit. Trust him for my marriage. Für meine Ehe. I'm going to trust him for my single life. Für mein I'm going to trust him for faith decisions. Ich vertraue ihm für Glaubensentscheidungen. Ich habe Zuversicht in Gott. The world into existence. Die Welt in Existenz. He wrote this Bible. Er schrieb diese Bibel. He gave me a calling. Er gab mir eine Berufung. Wir haben We're in ein Austria. Ziel. Wir sind in Souls Österreich, are being won. Wo Churches Ideen will be gewonnen planted. Werden und Missionaries gepflanzt werden. 3,000 wird etwas Kleines sein. Are you with me? Seid ihr bei mir? In, years to come. In den Jahren, die noch kommen. You know, I ain't buying that stuff. I'm getting old. I'm not getting old. Also ich akzeptiere es nicht, dass ich alt werde. Ich werde nicht alt. Not worried about it. Mach mir keine Sorgen drum. You know what? Wisst ihr was? What? Peter preached a message and 3,000 people Petrus got saved hat in 11 minutes. Botschaft gepredigt und in 11 Minuten wurden 3,000 Seelen. It was an 11-minute message. That's what they said. 11 Minuten. Acts 2. 3,000 converted. Oh, that was then. But this is not. This is not then. This is now. Well, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Amen. Are you with me? Have confidence in God. Have confidence. Don't say. You know what? Sag nicht, we're in Africa. How can we be missionaries? Look at Wie this. Können wir Missionare sein? Schau there's dir das an. Schau dir we're das in an. Africa. Look at this. There's nothing there. There's nothing in the pocket. Da ist nichts in there's der no Tasche. Money. Da there's no Geld. Education. We're illiterate. What are we going to do? Wir sind benachteiligt. Was sollen wir machen? Have confidence in God. Zuversicht in Gott haben. Have confidence in God. Zuversicht in Gott. God began it. Gott hat es begonnen. God will perform it. Gott wird es vollenden, ausführen. You. Gott hat dich And verändert. Me. Und er hat mich verändert. And he says, just trust Und er sagte, vertraue just mir ein. Me. Folge mir Watch ein. What I will do in this country. Schau zu, was ich in diesem Land Watch machen kann. I will do in you. Schau, was ich, schau in zu, was body, ich in dir machen kann. In the gospel, im Leib, im Evangelium, in Österreich, in Europe, in Europa, in Eastern Europe, in Osteuropa, and then in all the world. Und in der We ganzen Welt. Sketchboards all over Wir Africa. Haben Sketchboards überall in Afrika. Can you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? And where they can't find the sketchboard, they use the Und wenn sie das Sketchboard nicht finden können, nehmen sie den Zement. Can I show you people something? Kann ich euch etwas zeigen? And they use chalk on cement. Und sie nehmen Kreide auf den Boden, weil niemand ein so Sketchboard sich leisten kann. And they make the pictures. Dann machen sie die Bilder mit Kreide. Thank God. Gott sei Dank. For Pastor Rob and Pastor Dragon. Für Pastor Rob und Pastor Dragon. And their methodology. Und ihre Methodologie. That's spiritual. Die geistlich ist. Have confidence in God. Hab Zuversicht in Gott. And things happen. Und Dinge passieren. So that we would not, I don't want to have trust in myself. Damit wir nicht in uns selbst vertrauen. Ich möchte nicht mir selbst vertrauen. Ich möchte Gott vertrauen. In closing. Zum Abschluss. This is the third time I said that. Das ist das dritte Mal, dass ich das sage. Sorry, I'm coming. Tut mir leid, kommt schon. I was in China. Ich war in China. And I went to this convention of a certain denomination. Und ich ging zu einer Konferenz von einer anderen Denomination. We had Bibles all over. Wir haben Bibeln geschmuggelt. Wir hatten sie überall. My brother was an expert smuggler. Mein Bruder war ein Spezialist im Schmuggeln. Expert. Experte. So we went in about seven directions. Wir kamen von sieben verschiedenen Richtungen rein. Was it Guangzhou? Wir haben uns getroffen in Guangzhou. The guy says to us, der Mann sagt uns, put the Bible someplace. Tut die Bibeln irgendwo hin. Don't give any tracts out. Gib keine Traktate. Don't talk to anybody. Sprecht mit niemandem. Because this is dangerous. Weil das gefährlich ist. I said, ich sagte, Is that so? Ist das so? I got to the train station. Ich kam zum Bahnhof. I said, mount these two speakers. Ich sagte, right, baut diese zwei Lautsprecher auf, ganz große. Lautsprechersystem. I said to Jackie Blount, come ich here sagte and sing. Zu Jackie Blount, komm her und sing. All of a sudden, within about 2 minutes, there was about 1500 people waren 1500 Leute dort versammelt in der Station. Now, here's my method. Also das ist meine Methode. God, God, cross, Kreuz, in you, in dir. That's about all I can do. Das ist alles, was ich machen kann. Make hand signals. Handsignale machen. What do I know about Chinese? Was kann ich schon Chinesisch? Nothing. Gar nichts. I stand there. Ich stehe dort. A guy comes out of the crowd. Da kommt jemand aus der Menge und stellt sich neben mich. He said, "Preach." Er sagte, predige. I'll translate. Ich werde übersetzen. Total stranger. Ein ganz völliger Fremder. The army was there. Die Armee war dort. What do they call those certain guys that are there? Wie nennen sie diese? Red Guard, the Red Guard. Die rote Garde. They were standing there. Sie standen dort. I took one guy's hat and put it on my head. Ich nahm den Hut von einem und habe ihn mir aufgesetzt. Preach with his hat on. Ich habe gepredigt mit seinem Kopf, seinem. It was like literally you could sense the power of God there. Mit seinem Dings. We preached for 8 days in a row. We were never touched. Wir haben mit der Kraft Gottes gepredigt. Wir waren 8 Tage dort gepredigt und niemand hat uns angerührt. Confidence. Zuversicht. Not in ourselves. Nicht in uns selbst. You think, looking around, say, I think I'm gonna die. Also wenn man sich umschaut, denkt man sich, oh, ich könnte sterben. And that's every little thing is just as faith-oriented as jede Kleinigkeit ist genauso glaubensorientiert wie diese Aktion. Giving to the church. Geben, der Gemeinde geben. Being behind the vision. Hinter der Vision sein, einzeln you ministering to other people. Ihr, die ihr anderen dient. Loving each other. Einander zu lieben. Building each other up. Einander zu ermutigen. Coming out. Fellowshipping. Gemeinschaft going zu halten, weiterzugehen, with a powerful impact in this country, mit einem kräftigen Einfluss auf dieses Land, that we would learn, dass, damit wir lernen, not to trust in ourselves, nicht in uns selbst zu vertrauen, but in God who raises the dead, sondern in Gott, der die Toten auferweckt, us, der uns befreit hat is delivering us, und uns weiter befreit and will yet deliver us. Und uns in Zukunft Father, auch befreien we thank wird. You tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. For we have faith in God. Denn wir haben Vertrauen in Confidence Gott, in God. Zuversicht in Gott. Thank you for this ministry. Danke für diese Gemeinde. Thank you for this life. Danke für dieses that Leben. Is in this ministry. Das in dieser Gemeinde ist. We have confidence in the character of Jesus Christ. Wir haben Zuversicht in den Charakter Jesu Christi. Confidence in Jesus in me. Zuversicht in Jesus in mir. Confidence in me in Jesus Zuversicht finished in work. Mir in Jesus durch das vollbrachte Confidence Werk. In the body. Zuversicht in den Leib. Confidence in me in the body. Zuversicht in mich im Leib. Confidence in the gospel. Zuversicht ins Evangelium. Confident in the gospel in me. Zuversicht ins Evangelium in mir. Und Zuversicht. It's going to be me. Das wird ich sein and the body, und der Leib and Jesus, und Jesus in heaven, im Himmel. To be absent from the body, abwesend zu sein vom Leib bedeutet es, beim Herrn zu sein. 2 Corinthians 5:8, we have a confidence. 2. Korinther 5:8, wir haben Zuversicht in das. So tonight, maybe you are here, heute Abend, vielleicht sind Sie and you hier have never received und Sie haben nie Jesus Christ. Empfangen, Jesus Christus. He loves you tonight. Er liebt Sie heute Abend. You are here so you can understand. Sie sind hier, damit Sie verstehen können. The love of God. Dass Gott Sie liebt. That you can trust and rely on his love. Dass sie seiner Liebe vertrauen und have sich auf sie verlassen können. In his mercy. Zuversicht auf seine have Barmherzigkeit confidence haben. In his faithfulness. Zuversicht in seine Treue. Have confidence in his blood. Zuversicht in sein Blut haben. To set you free. Dass sie freisetzt. He loves you. Er liebt sie. He forgives every sin. Er vergibt jede Sünde. Tonight. Heute Abend. With our eyes closed. Mit geschlossenen Augen. And our heads bowed. Und geneigten Köpfen. Simply say, Jesus. Sagen Sie einfach, Jesus. I receive you. Ich empfange dich. As my Savior. Als meinen Retter. I trust in you. Ich vertraue dir. I look to you. Ich schaue auf dich. I believe in you. Ich glaube dich an if that's dich. Your prayer tonight, wenn das Ihr Gebet ist heute with Abend, our eyes closed and our heads bowed, mit say, geschlossenen Augen und geneigten Köpfen, heben Sie Ihre Hand zu Jesus. Say, thank you, Jesus. Sagen Sie Danke, Jesus. Put your hand up. Heben Sie Ihre Hand hoch. You're letting Jesus come to you. Thank you for that. Sie erlauben Jesus, dass er zu Ihnen kommt. Danke für diese Hand. Let Jesus. Lassen Sie Jesus in my life. In Ihr Leben. Have confidence. Haben Sie Zuversicht. In his ability to save. In seine Fähigkeit zu retten. Forgive. Zu vergeben. Deliver. Und befreien. Set free. Freizusetzen. Thank you today. Danke heute. We are grateful. Wir sind dankbar. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.